Ja, und in diesem Fall unterscheidet sich Erwin Sellering nicht von den anderen Parteikandidaten. Er schiebt das Wahlergebnis, also die vielen Stimmen für die AfD auf die Bundespolitik, zu Recht. Ja, wahrscheinlich schon. Also das ist schon berechtigt. Nach allem, was man ja auch in Reportagen aus Mecklenburg-Vorpommern und so gehört hat, war das ja wirklich das Thema, was die Leute dort anscheinend bewegt hat in einer etwas kuriosen Situation, weil es ja dort kaum Flüchtlinge überhaupt gibt. Aber trotzdem scheint die Angst vor den Flüchtlingen dort sehr bestimmend gewesen zu sein und sicher dann auch zum Ergebnis der AfD beigetragen haben. Aber ich glaube immer, darf auch das jetzt nicht überbewerten. Es ist der Anlass, die Flüchtlingspolitik. Man muss schon auch sehen, dass Angela Merkel in ihren gesamten 11 Jahren Kanzlerschaft rechts natürlich sehr viel Raum gelassen hat. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich da eine Partei bildet, die diese Lücke füllt. Aber nochmal zurück in die Länder. Machen sich das die Volksparteien nicht ein bisschen einfach, wenn sie einfach nur so auf den Bund schauen? Naja, also speziell in Mecklenburg-Vorpommern ist es, glaube ich, schon berechtigt, denn alle Daten sind relativ gut in dem Land. Es ist in den letzten 5 Jahren eher besser geworden dort auch mit der Arbeitslosigkeit. Der Tourismus boomt. Es ist also jedenfalls besser als vor 5 Jahren und dann liegt die Vermutung natürlich schon nahe, dass eher der Bund ausschlaggebend war. Geht ja diese Bewertung auch innerhalb der SPD stark auseinander. Auf der einen Seite Malu Dreyer, die ja den Kurs der Kanzlerin schon auch befürwortet, bis hin zu Erwin Sellering, der sie scharf kritisiert. Am heftigsten ist aber der Streit innerhalb der Union. Welche Verbündeten hat die Kanzlerin denn noch? Ja, bisher muss man ja immer noch sagen, die Wähler, also die Mehrheit der Wähler, man vergisst ja ein bisschen bei all der Aufregung über die AfD und die Erfolge eben zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass immer noch und selbst in Mecklenburg-Vorpommern 75% nicht diese Partei gewählt haben. Und auch bei den Landtagswahlen im Frühling, da hatten wir der Taz zum Beispiel getitelt, 80% bleiben cool, weil 80% auch damals nicht AfD gewählt haben. Also insofern hat sie ja den Großteil der Wähler schon noch zumindest im Wesentlichen hinter sich. Die anderen Parteien haben ja im Wesentlichen ihre Politik mitgetragen, also CDU, SPD, selbst die Grünen. Und insofern kann man wirklich nicht behaupten, dass bisher eine Mehrheit gegen sie ist. Und in den persönlichen Beliebtheitswerten ist sie ja auch immer noch nicht so schlecht. Und da steht sie immer noch besser als da, als ihre Partei. Trotzdem sieht es so aus, als würden sich die Parteien da in so einer Art Dilemma befinden. Also auf der einen Seite müssen sie sich schon auch von Angela Merkel abgrenzen und ihr Profil schärfen. Und auf der anderen Seite fehlt dann aber auch ein Kanzlerkandidat. Ja, richtig. Das ist ein sehr großes Problem. Also speziell natürlich für die SPD, weil Sigmar Gabriel ja nach wie vor unterirdisch schlechte persönliche Beliebtheitswerte hat und kaum vorstellbar ist, dass er jemals zum Kanzler gewählt wird. Ich glaube, in der letzten Umfrage war er bei 11% oder sowas oder 9% teilweise Zustimmung. Also das scheint von vornherein aussichtslos sein, zu sein, dieses Unterfangen. Umso mehr müssen sie natürlich versuchen, sich inhaltlich von Merkel zu unterscheiden, was bis zum gewissen Grad auch ganz normal ist, gegen Ende einer großen Koalition, dass man da versucht, auch eigene Akzente zu setzen, sich auch abzusetzen, ist ganz normal. Es gab noch nie Politiker, die angetreten sind, wir wollen die große Koalition fortsetzen und ja, wir sind gerne weiter Juniorpartner und Merkel macht das ganz toll. Das wäre ja seltsam, wenn das ein SPD-Spitzenkandidat sagen würde. Also es ist eigentlich auch normal, dass sie sich absetzen von Merkel. Wir sind ja jetzt genau zwischen zwei Landtagswahlen. In der nächsten Woche ist Berlin dran. Haben Sie was ist da Ihr Eindruck? Gibt es da Auswirkungen auf die Berlin-Wahl? Ja, also ich glaube, in Berlin kann man sich auch täuschen, aber ich glaube, in Berlin ist natürlich die Motivation für viele Leute, zur Wahl zu gehen, gerade um gegen die AfD ein Zeichen zu setzen, relativ hoch. In Berlin ist immer eigentlich eine linke Mehrheit da gewesen, die auch viele unzufrieden sind mit der hiesigen Regierung. Gerade zum Beispiel nach dem Flughafendesaster fällt es schwer, wahrscheinlich die SPD zu wählen. Und die Grünen machen hier auch keinen besonders strahlenden oder innovativen Eindruck, wo man besonders motiviert wäre, zur Wahl zu gehen. Die meisten werden wahrscheinlich zur Wahl gehen, nur damit die AfD nicht so viele Stimmen bekommt. Und da könnten zum Beispiel sogar die Piraten in Berlin noch relativ viele Stimmen kriegen. Einfach nur Stimmen gegen die AfD. Und da gibt es wahrscheinlich in Berlin relativ viel. Das sagt Lukas Wallgraf von der Taz hier bei den Schlaglichtern in Deutschlandradio Kultur. Die Parteien versuchen sich in Position für den Wahlkampf zu bringen und ihr Profil zu schärfen. Die CSU hat das nun mit einem vielseitigen Papier getan, mit dem sie Entscheidungen vor allem von ihrem Koalitionspartner, der CDU, einfordern will. An diesem Wochenende wurde das Papier beschlossen. Nikolaus Neumeier hat es zusammengefasst.